Bald zeigt sich der Weitblick der Reform, denn ohne diese Vermehrung der Reiterscharen wäre man dem Arabersturm nicht gewachsen gewesen. Seit 720, wo sich die Muselmänner in den Besitz von Narbonne in Südfrankreich gesetzt, erfolgen fortdauernd Plünderungszüge. Eine Zeit schlafen die Schrecken ein, da Eudo Schwiegervater des Araberführers Othman wird. Als aber dieser durch einen schärferen Wind aus Damaskus seiner Vermittlerstelle verlustigt geht, bricht es noch ärgerlos. Bei Arles erliegt Eudo gegen angeblich 400.000 Araber und Mauren, die unter Abderrahman heranrücken. Er muss zu Karl flüchten, den er bisher bekämpft hatte. Dieser rückt mit seinem ganzen Heerbann, auch mit dem Aufgebot der rechtsrheinischen Germanen, zum Schutz des fränkischen Nationalheiligtums St. Martin bei Tours heran. So weit sind schon die Feinde vorgeflutet. Südlich der Vienne, beiderseits der Straße von Tours, kommt es zum Kampf. Die schwer gerüsteten austrasischen Scharen halten dem Pfeilhagel der Araber stand. Als die Franken am nächsten Tag die Entscheidung erwarten, die der erste noch nicht gebracht hat, finden sie den Feind geflüchtet, das Lager und unermessliche Beute ihr eigen. Abderrahman aber liegt auf dem Schlachtfeld. So ist zwischen Tours und Poitiers durch die Kraft des deutschen Volkes, von dem damals alle Stämme mitgefochten haben mögen, der furchtbare Ansturm 732 gebrochen worden. Gewiss können der nicht genügend verfolgten Angriffswelle der Araber noch eine zweite, noch mehrere folgen, aber es ist das erste unerbittliche Halt für den Islam in Europa, der erste schwere Niederlage auf offenem Felde, das Scheitern des besten Elans und der sichersten Zuversicht. Karl jedoch hat sich wirklich als Martell, das ist der Hammer, erwiesen. Das Reich ist wieder gefestigt. In Bayern schreitet er zweimal ein, erzwingt die Huldigung und setzt Odilo als Herzog ein. Erfolgreich kämpft er mit den Friesen, einige Sachsengaue werden bereits tributpflichtig. Nur gegen einen seiner Nachbarn zieht der tapfere Held nicht zu Felde. Es sind die Langobarden, gegen die ihn der Papst aufhetzen möchte. Damals hat ihr tüchtiger König Luitprand 712 bis 744 das Exarchat von Ravenna, die Pentapolis und die Landschaft Emilia erobert. Durch den Papst aber ließ er sich bewegen, von einem Angriff auf Rom Abstand zu nehmen. Ja, er schenkte ihm die Stadt Sutri. Jedoch der Papst lohnt ihm mit Verrat und Aufwiegelung der Südherzoge. Zweimal bringt er Spoleto und Benevent zum Abfall. Der überfromme Luitprand aber lässt sich wieder und wieder vor Rom zur Umkehr bewegen. Trotzdem sieht der Papst mit Hass auf die Langobarden. Karl Martell aber lässt sich nicht missbrauchen. Dafür erscheint auch der Heerband der Langobarden unter ihrem König zu Hilfe, als die Araber im Jahre 739 noch einmal mit gewaltigen Massen die Rhone aufwärts ziehen. Ihr Erscheinen bewirkt den Abzug der Feinde. Unter Karl Martell erfolgt die Bekehrung der deutschen Stämme durch den Angelsachsen Wünfried, genannt Bonifatius. Schon Ende des 6. Jahrhunderts sind die ersten Sendboten, es waren Irländer, zu den Alemannen gekommen, Columban und sein Schüler Gallus. Iren hatten auch bei den Bayern und Franken gewirkt. Der Angelsachse beginnt bei den Friesen zunächst ohne viel Erfolg. Er lässt sich nun vom Papst für Deutschland bevollmächtigen. Seine Kirche ist zum Unterschiede von der schottisch-irischen, die eine Eigenkirche war und die Richtung zur Nationalkirche in sich trug, durchaus römisch. Wünfried steht in ununterbrochener Verbindung mit Rom, wo er noch zweimal 722 und 738 gewesen ist. In Thüringen und Hessen beseitigt er die irisch-schottische Kirchenorganisation, führt die römische ein oder bekehrt die noch heidnische Bevölkerung. Bei Geismar hat er die berühmte Donaueiche gefällt. Er bringt zahlreiche angelsächsische Mönche und Nonnen nach Deutschland. 732 ernennt ihn der Papst zum Erzbischof, jedoch noch ohne festen Bischofssitz. Herzog Odilo lädt ihn nach Bayern. Auch hier reformiert er und gründet die Bistümer Salzburg, Freising, Regensburg und Passau. Noch stärker ist die Unterstützung, die der Angelsachse durch die Nachfolger Karl Martells erfährt. Er kann die Bistümer Würzburg und Eichstätt in Franken, Erfurt in Thüringen, Buraburg mit Kloster Fritzlar in Hessen gründen. Auch die westfränkische Kirche reformiert er und fordert die von Karl Martell eingezogenen Kirchengüter zurück. Die Sprache Winfrieds ist sehr energisch. 744 lässt er durch seinen Schüler Sturmi das Kloster Fulda gründen, bald eines der reichsten Klöster Deutschlands und ein Sitz großer Gelehrsamkeit. 4 Jahre später wird Bonifatius als Erzbischof in Mainz eingesetzt. Den fanatischen Glaubensprediger treibt es trotz seiner mehr als 70 Jahre noch einmal aus der Ruhe seines Bischofssitzes heraus zu den Friesen, wo er sein Missionswerk begonnen hatte. Hier erleidet er im Jahre 754 mit 52 Getreuen den wohl heiß ersehnten Märtyrertod. In Fulda findet er seine Ruhestätte. Das Auftreten des Bonifatius in Deutschland hat die schönen Ansätze einer Nationalkirche zerstört. Die letzten Jahre der Tätigkeit Winfrieds erfolgen bereits unter den Nachfolgern Karl Martells. Der große Staatsmann ist 741 gestorben. Seine beiden Söhne teilen sich in die Verwaltung des Reiches. Karl Mann übernimmt Austrasien, Pippin das übrige Reichsgebiet. Nur da sie einig sind, können sie das großartige väterliche Erbe behaupten. 742 kämpfen sie gegen die Alemannen und gegen die Aquitanier. 743 zwingt Pippin den Herzog Odilo zur Anerkennung der fränkischen Lehenshoheit und zur Abtretung des bayerischen Nordgaues, das Gebiet nördlich der Donau. Und wieder müssen die Alemannen niedergehalten werden. Im Jahre 743 erheben die beiden Brüder wieder einen Merowingerkönig, obwohl es in der letzten Zeit Karl Martells keinen mehr gegeben hat. Sie treten auch in der Frage der Kirchengüter eine Art Rückzug an. Noch ist die Stellung der Arnulfinger nicht hinreichend stark. 4 Jahre später kommt es zu einem seltsamen Geschehen. Karlmann verzichtet auf seine Herrschaftsrechte und geht nach Monte Cassino in Italien, also ins Kloster. Angeblich aus Gewissensbissen, weil er den Heerbann der Alemannen an der Mündung der Rems in den Neckar habe umstellen und 746 niedermetzeln lassen. Waren die Franken, besonders der harte Karlmann, auf einmal so zartfühlend? Seine Frau und Söhne, von jeder Teilnahme an der Macht ausgeschlossen, sind dann geflüchtet, sehr bezeichnenderweise zu den Langobarden.